sitze jetzt seit 3 Jahren hier und muss mir diesen Schwachsinn immer anhören. Freunde der Sonne. Können wir drüber reden, das ist doch eine Frechheit, was der pfeift. Einmal, nur für eine Richtung. Gelbe Karte für uns, rote Karte für uns. Der Freistoß, der keiner war, der pfeift doch alles gegen uns. Skandal, Skandal. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Saison, zu einer neuen Runde, wie man in Österreich sagt, zu 4 Ecken, 2 Elfer. Ja, wir haben es dann wirklich geschafft, uns nochmal zusammenzurotten und uns einzufinden hier in unserem mit Rollrasen ausgelegten Podcast-Studio. Pocho, hello. Hast du es auch vermisst? Ich muss ganz ehrlich sagen, ein bisschen schon. Ja. Ich hatte ja zwischendurch natürlich Ergänzungen mit diversen anderen großen Projekten, die ich hier jetzt noch nicht preisgebe und die auch überhaupt nicht stattgefunden haben. Nichtsdestotrotz ist es hier wirklich schön. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, was mich ein bisschen wundert, ist, dass der Rollrasen immer noch hier liegt. Ja, ja, das ist ja so aus der Allianz Arena so halb Plastikrasen, halb von Ikea, so ein, weißt du, was du da... Diese Teppiche, die du auch genau. mal umlegst. Genau, wir haben die auch in der Allianz Arena, so ein Hybridrasen ist das hier. Mhm. Wenn du umlegst, ist es ein Hallenboden, ne? Der hält sich im Prinzip. Ja, schön, dass wir es wieder geschafft haben, 4 Ecken 2 Elfer zu machen und wir haben wirklich vor, eine ganze Saison durchzuhalten. Mindestens das, ja. Ja, also zumindest hast du das vor. warum machen wir diese Ausgabe heute? Wir haben es ja schon in der ersten, nee, in der nullten, Folge 0 hieß es. Folge 0 von Non-PG erklärt, was es hier auf non-pg.de alles für schöne Köstlichkeiten gibt. Unter anderem natürlich den Wrestling-Podcast, den man ja sowieso schon kennt. Dann unser neues Baby Was Up. Erste Ausgabe ist draußen, Sonntag kommt schon die zweite. In der wir über alles reden, was uns so interessiert die Woche über. Und gibt's noch was? MMA Radio, neue Ausgabe. Ganz dick und fett und frisch, ne? Ganz frisch vom Stück. Ganz frisch, kommt morgen raus oder vielleicht heute Abend schon. Thema UFC Berlin. War ja ein tolles Event, habe ich ja auch immer gesagt. Okay, ja, ja, gut. So. Ja, naja, und heute natürlich 4 Ecken 2 Elfer, wir wollen natürlich nicht über die großen Ausgabe ist schon online, schreibt mir hier gerade der Administrator. MMA Radio nennt sich diese Ausgabe. Und einfach mal klicken. Non-PG.de. Ich mache erstmal die ganzen Hausmeistertätigkeiten, wie es Ricky sagt, bevor ich das wieder vergesse. Ihr könnt uns natürlich bei iTunes abonnieren. 4 Ecken 2 Elfer, dort einfach suchen und dort könnt ihr uns dann abonnieren. Ihr könnt aber auch den sogenannten Superfeed abonnieren. Wir haben ihn Superfeed genannt. Dort bekommt ihr alles. Alles, was wir unter Non-PG-Flagge produzieren, werdet ihr dann in euren Podcatcher bekommen. What's up? 4 Ecken 2 Elfer, Non-PG Wrestling und MMA Radio werdet ihr alles dann in einem Feed bekommen. Sollte euch eins von den 4 aufgezählten Sachen nicht gefallen, dann einfach mal die anderen 3 einzeln abonnieren. Und ja, aber ich glaube ja nicht, dass das so sein wird. Also das ist ja ähnlich wie bei Scientology, weil wenn du eins nimmst, nimmst du alles. Das stimmt. Auf die Analogie habe ich mich schon vom Anfang an gefreut. Das, also, auf die was? Das, auf die Analogie, die du gerade mit Scientology-Analogien sind immer gut. Ja, sonst noch irgendwas? Fußball ist das Thema, ne? Fußball ist das Thema. Hauptanlaufstelle ist non-pg.de. Ich bin noch ein bisschen außer Atem. Ja. Zwischen Arbeit, Geburtstagen und diversen anderen Verpflichtungen jetzt hier ins Podcast-Studio gerannt und es riecht wirklich noch so muffig wie vor einem Jahr. Ricky, du hast das chinesische Essen auch vom letzten Mal stehen lassen, ne? Das weißt du schon. Ja, aber das esse ich noch. Ja, ist ja noch gut. Ist ja noch gut, ja, Glutamat hält, konserviert das ja auch im Prinzip. Ja, ja, ja. Ricky wird auch in diesem Format zu hören sein, nur das in auserlesenen Dosen. Ne, da müssen wir mal gucken, wie das zeitlich alles hinhaut, aber der wird auch wieder mit dabei sein. Der nimmt jetzt gerade andere Sachen auf, von denen wir noch gar nicht zu träumen wagen, was das mal wird. Ja, dein Club ist Gladbach, wahrscheinlich die immer größte noch, Überraschung. Ja, immer noch und wird es auch immer sein. Wird es auch immer sein. Im Herzen immer die Raute, das ist richtig. Ja. Im Gegensatz zu anderen hier mit sprechenden Leuten ist es ja so, dass ich noch so ein richtiger Fußballfan und kein Erfolgsfan bin. Ja? Das ist richtig. Aber jetzt mittlerweile bin ich ja auch Erfolgsfan, weil meine Mannschaft hat ja Erfolg. Genau, so habe ich mir auch gedacht, als ich mit 5 Jahren das erste Bayern München Trikot geschenkt bekommen habe und auch seitdem Fan bin, da habe ich natürlich auch gedacht, du bist vollkommen Mainstream und Kommerz, wirst du Bayern Fan. Mit diesem Anspruch bin ich dann... Ganz genau, bist ja auch sonst so Mainstream und Kommerz. Bin ich dann an den Club gegangen und ja, seit ich 5 bin, bin ich FC Bayern München Fan und wahrscheinlich werden jetzt die ersten neuen Zuhörer, die uns noch nicht kennen, abschalten, aber ja, sei es drum. Es gibt dafür aber auch noch einen Stuttgart-Fan. Das ist der Ricky. Und der ist sehr zufrieden mit der Vereinsführung, mit Robin Dutt. Mit der Transferpolitik. Mhm. Hat er auch schon auf Twitter geschrieben, dass es eigentlich alles sehr, sehr gut läuft. Bei euch, bei den Gladbachern, zu Beginn wird es jetzt nur ein bisschen lastig hier, was unsere Clubs betrifft. Die Gladbacher, die sind ja in aller Munde, ne? Sind die das? Ich krieg das ja so gar nicht so mit. Ich meine, ich finde es immer, ich finde es seit dem letzten Drittel der vergangenen Saison sehr gut, dass die Gladbacher auch mal Eier haben, ne? Auch dann irgendwie in den letzten 5, 6 Spieltagen gesagt haben, wir wollen jetzt Dritter werden und lass uns das nicht mehr wegnehmen und sowas. Und halt nicht mehr dieses typische, wir denken von Spiel zu Spiel Gehabe dabei hatten. Du hast aber, wenn ich dazwischengrätschen darf, bei Augsburg gemerkt, dass es auch nach hinten losgehen kann. Die haben ja auch gesagt, wir wollen jetzt Euroleague und waren da irgendwie Fünfter oder so, und dann sind sie ja ein bisschen abgeschmiert, ne? Ja, natürlich, aber du darfst natürlich nicht vergessen und das dann immer als Überraschung hinzustellen, dass die letzten 3 Jahre oder 4 unter Lucien Favre ja gar nicht so schlecht gelaufen sind. Nein. Und da jetzt auch viele sagen, ja, jetzt kommt die Doppelbelastung mit der Champions League. Wir haben ja auch Europa League gespielt. Ich weiß, das ist mit Abstand nicht das Gleiche. Aber für den Fan, so wie mich, ist es eigentlich noch eine Spur geiler. Weil jetzt kommen mal Vereine, wo man nicht hätte zu träumen wagen können vor 4 Jahren, als wir in der Relegation gegen Bochum gerade so durchgekommen sind, ne? Ich habe mit einem Kollegen vorgestern schon mal ein bisschen so gesponnen, wie die kommende Saison ausgehen könnte. Und Stand jetzt sehe ich da Bayern ganz klar auf dem Relegationsplatz. Mhm. Obwohl wir haben Ulle geholt. Ja, dann wird der 15. Platz vielleicht drin sein, ja. Also Ulle, das ist ja was für ein brillanter Transfer. Also das gibt's ja gar nicht. Also komplett alle Bayern-Anhänger stehen ja Kopf. Ist das Trikot schon ausverkauft jetzt eigentlich? Oder? Ich denke mal, ja. Steht auch nur Ulle drauf, ne? Da steht nur Ulle, uns Ulle. Ja. Uns Ulle steht drauf, ein unfassbar hübscher Mensch. Eloquent. Ich habe mir die FCB-TV-Präsentation von ihm angeguckt. Ein unglaublich hübscher Mann. Du hast es ja auch geteilt. Mhm. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war sehr überrascht über den Bart von Dieter Nicklis. Ah, Dieter Nicklis ist eine Ikone, eine Medienikone. Ja, ja, war damals schon bei dem DSF eine Ikone, ne? Ja. Als er da Lech Posen gegen Austria Wien kommentiert hat. Aber nur das Freundschaftsspiel. Nur das Freundschaftsspiel. Rückfreundschaftsspiel. Ja. Das so viel zu unseren Vereinen. Also Gladbach ganz klar für mich auf Meisterschaftskurs mit Wolfsburg. Ja. Kann man gar nicht drum herum reden, das sehe ich genauso. Brauchen wir gar nicht drum herum reden. Jetzt die Aussage, war das von Maxi, als er gesagt hat, wenn es Real nicht geben würde, dann wäre Ødegaard bei uns? Ja. Ja, das ist war ein Maxi, ne? Der war bei uns essen. Ja, sagen wir es mal so, es ist so gewesen, dass er wohl von Real weggeschnappt wurde und wenn du dann die Möglichkeit hast, zwischen Mönchengladbach und Madrid zu entscheiden und beides mit M anfängt, musst du halt Madrid nehmen, weil es ein kürzerer Städtename ist. Ne? Mhm. Ist ja auch schwierig, sowas immer in den Ausweis einzutragen und da hat er sich gedacht, komm, dann gehst du dahin, ist ja auch das Wetter ein bisschen besser. Aber allerdings, Spaß beiseite, ich bin noch sehr gespannt, was jetzt noch kommen wird. Wir haben ja gar nicht so schlecht, finde ich, jetzt bis jetzt transferiert, mit Stindl schon vorher. Den Transfer, den habe ich aufgedeckt, ohne Scheiße. Ja. Der Herr Ewell, der war bei uns im Restaurant essen und ich habe für ihn gekocht. Und das konnte natürlich nur eins heißen. Es war nämlich irgendwie so eine gute Woche, bevor der Stindl-Deal fix gemacht wurde. Da hat man sich natürlich gefragt, was macht denn der dicke Ewell hier bei uns? Ja, da war er zu Verhandlungen in München. Ja, aber Lars war nicht dabei, ne? Ich darf ihn ja Lars jetzt nennen. Du darfst ihn Lars nennen. Ich nur noch Stindl jetzt als, gut. Als Hannoveraner, wobei dieses Hannover 96, muss man auch im Prinzip sagen. Projekt gescheitert, oder? Also Projekt gescheitert. Ich glaube, für einige Leute in der Region hier Hannover ist das immer noch irgendwie ein Faktor, aber. Denken die jetzt wirklich in Hannover, dass die mit Michael Fronzek in einer neu startenden Saison weniger als 3 Gegentore pro Spiel bekommen? Ich meine, ich spreche da aus Erfahrung. Das ist ja das große Problem. Wir haben ja viele Fußballfans bei uns im Betrieb und wir reden halt relativ viel mittags und vormittags immer über Fußball. Und da haben wir alle unisono gesagt, jetzt dürfen wir nicht so sind, oder es darf Hannover 96 nicht, ich sag wir, weil ich Hannoveraner bin, aber diesem Verein zu 0% nahestehe. Jetzt muss Hannover 96 aber auch nicht so sentimental sein und den Typen behalten, nur weil er den Klassenerhalt geschafft hat. Da sind sie 13. oder sowas geworden. Jetzt muss man doch wirklich sagen, okay, Michi, klasse, nicht abgestiegen, verpiss dich. Jetzt dann musst du halt dann den nächsten holen. Ich hätte ja den Breitenreiter geholt, ist ja ein alter Langenhagener, ein alter Hannoveraner, den hätte ich mir mal angehauen oder meinetwegen wen anders. Ja, ich hätte ja in Hannover vielleicht gerne Dick Advokat gesehen, um auch die Tradition weiterzuführen, oder wie ich ihn gerne nenne, Schwanzanwalt. Mhm. Ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, dass ich erwartet hätte, dass Hannover jetzt mal wieder diesen Fehler macht mit diesem unglaublich komischen Mensch Martin Kind, der dann... Ist immer netter, muss ich sagen. Ich finde den gut. Alleine die Art und Weise seines Gebisses macht mir echt Angst. Ja, er sieht so ein bisschen aus wie wenn er dieses Meme abends in ein Glas legt, ich glaube wirklich, dass das als Abschreckung gilt, nur um Einbrecher abzuschrecken, weil der hat ja ungefähr ähnlich viele Zähne wie Stefan Raab. Ne, und der Joker auch. Ja, aber nur der Joker aus dem 89er Batman. Wo er das rausnimmt und dann unten landet. Dann, ja, dieses Klappergebiss. Genau. Ja. Das ist ungefähr ähnlich. Aber ich hätte halt erwartet, dass Martin Kind in der Hinsicht dann irgendwie sagt, wir brauchen hier ein bisschen Schein und ein bisschen mehr Schein, aber mit Michael Fronzek in eine Saison zu starten, ist für mich jetzt schon der größte Fehler, aber viel schlimmer als unter Korkut kann es ja eigentlich kaum werden. Richtig, völlig richtig. Und vielleicht ist es auch ganz gut, dass wir da nicht so ein, oder dass Hannover da nicht so ein redegewandten, eloquenten Laberkopf wie Korkut hat, sondern einfach mal so einen bodenständigen Arbeiter. Vielleicht kommt das ja bei den Spielern ein bisschen besser an. Ich glaube, das ist ein völlig falsches Image von Michael Fronzek. Der sieht halt einfach nur aus, als ob er so ein typischer Arbeiter wäre, weil er sich keine Klingen für einen Rasierer leisten kann und keine Haare mehr um den Kopf hat. Jetzt wirst du aber persönlich. Ich werde nicht persönlich. Ist ein Gladbacher, ist okay. Ne, der hat auch viel für die Borussia damals als Spieler und so weiter getan. Allerdings muss man halt auch die Statistiken eines Trainers sehen. Und wenn man dann als Verein sich immer brüstet damit, auch wieder international spielen zu wollen, wenn man dann als Verein hingeht und sagt, man ist gestandener Bundesligist, dann nehme ich mir nicht den Trainer mit der schlechtesten Statistik. Und die hat er. Ja, und ob Breitenreiter gekommen wäre, wenn er auch das Schalke-Angebot bekommen hätte, wage ich weiterhin zu bezweifeln. Mhm. Allerdings weiß ich nicht, hätte ich da, wie gesagt, einen anderen Trainer mit einer anderen Art auch Fußball zu spielen erwartet. Denn Michael Fronzek ist jetzt nicht dafür bekannt, meiner Meinung nach, dass er unglaublich innovativ an eine Sache rangeht und einfach mal was Neues erfindet. Das ist alles ziemlich altbackend. Aber dann passt es meiner Meinung nach auch im Moment zur Wahrnehmung, die ich von Hannover 96 habe. Absolut, ist ein absoluter Durchschnittsverein. So nimmt man den Verein, glaube ich, wahr. Und jetzt auch gerade mit dieser Ultra-Geschichte, die er jetzt in der letzten Saison sehr lang angehalten hat. Ich war übrigens im Stadion, als die Ultras wieder zurückgekommen sind im Stadion. Das war schon mega geil. Das war wirklich super gut. Aber ja, ich glaube, jetzt lese ich hier gerade, Abwehrjuwel aus England verpflichtet. Gladbach? Ich weiß es nicht. Sag's mir, wenn du es live liest. Ich konzentriere mich ja auf dieses Produkt. Naja gut, aber wir sind am Puls der Zeit, das weißt du auch. Ja, ne? Das weiß ich auch, ja. Ich kann mal in meine Zahlen reingucken. Ein reiner Rohdiamant. Ja. Wie heißt er denn? Oh, das ist ja wieder zehrend hier. Nennen wir ihn einfach Rohdiamant. Nennen wir ihn einfach Diamond, ja. Diamond. Ja, aber Gladbach macht smarte Transfers, ne? Man kann sich nicht beschweren im Moment. Es ist mit Drimmitsch und so weiter auch ein Spieler jetzt gekommen, wo ich am Anfang vielleicht ein bisschen skeptisch war, aber besonders nach der PK, die er gegeben hat und so weiter, glaube ich schon, dass er auch Bock hat, für diesen Verein zu spielen. Das ist, glaube ich, bei so einem Spieler echt ein ganz, ganz wichtiges Argument. Ja. Denn wenn du eine Saison sozusagen nach einer sehr starken Saison zu einem neuen Verein kommst und da kaum noch zum Einsatz kommst, beziehungsweise nicht erfolgreich zum Einsatz kommst, dann ist jetzt genau die richtige Phase, um halt bei einem neuen Verein anzugreifen. Und ich freue mich drauf. Aber die wichtigere Sache ist, und bevor ich das vergesse zu sagen, Thorgan Azar bekommt die 10 bei Gladbach. Boah, ist das ja der Wahnsinn. Vorher hatte sie Kruse, ne? Vorher hatte sie einen Spieler namens Kruse, richtig? Schweres Erbe. Nee, weil erstens sieht Thorgan Azar um einiges besser aus als Kruse. Trägt deswegen die 10 mit viel breiterer Brust. Aber auch Dennis Fretzler sieht auch besser aus als Max Kruse. Also das ist nicht schwer. Ja, das ist eine Liga, würde ich sagen. Das ist zwar nicht das gleiche Spiel, aber es ist eine Liga. Und auch nicht die gleiche Gewichtsklasse, aber ja. Genau, aber um dann auf Azar nochmal zurückzukommen. Er tut es natürlich seinem Bruder gleich. Ist doch klar. Stell dir mal vor, die treffen auf Chelsea in der Gruppenphase. Boah, das wäre ja was. Clash of the Brothers, Alter. Boah. Und wir haben ja auch... Brothers of Destruction sind zurück. Mhm. Wir haben ja auch spekuliert, wenn der Flacco und Thiago in einer Mannschaft spielen, das Raumzeitkontinuum neu aufgedröselt wird. Ja, das ist sozusagen ähnlich vergleichbar wie die Entdeckung des Gottesteilchens. Man nennt sie ja auch nur die Gottesteilchen, beide. Ja, aber genug zu unseren Vereinen. Was erwartet euch denn hier in den kommenden Jahrzehnten bei 4ecken2elva auf non-pg.de? Wir werden nicht mehr minutiös über alles reden oder über jeden Verein reden, der irgendwie an irgendeinem Spieltag mal gegen eine Pille getreten hat. Ich habe es ja in der 0. Ausgabe schon mal gesagt, ich werde persönlich nicht mehr allzu viel ausländischen Fußball gucken. Ab und zu mit Sicherheit mal ein Klassiko gucken oder mal in der Premier League reinschalten. Aber das wird es dann auch schon gewesen sein. Und in der Bundesliga, wenn Potscho und ich und der Ricky uns da mal zusammenfinden, werden wir natürlich über die Highlights der zurückliegenden Spieltage, sei es Euroleague, Champions League, obwohl Euroleague, das betrifft dich ja gar nicht mehr, Potscho. Aber vielleicht Ricky nächstes Jahr wieder. Hörst du mich noch, Potscho? Ich höre dich sehr gut, aber ja. Euroleague, ja. Gibst du dich nicht? Kann man schon mal drüber reden, ja, wenn sind ja auch interessante Vereine dabei. Ja, perspektivisch für den VfB. Perspektivisch, sicher. Aber ich war ja, noch was Kurzes zu erzählen, ich war ja im neuen Fanshop in München. Ja, ui. Und weißt du, was das Tollste ist? Auf den Tüten, die man da bekommt, da steht Neuzugang drauf. Oh. Ist das nicht eine klasse Idee? Boah. Das ist ja unglaublich. Das ist ja. Und unter den ersten 10.000 E-Mails verlose ich auch übrigens diese Tüte. Unter den ersten 10.000 E-Mails? Ja, wenn 10.000 fertig sind. Ja. ja. Oder 10.000 Menschen auf... Menschens, auf Twitter unter dem Hashtag Gladbach-Tüte. Komm, ja. Ich wiederhole, Hashtag Gladbach-Tüte. Ja. Wenn ich dafür 10.000 Erwähnungen bekomme, dann verlose ich diese Tüte und weiß, was es noch oben drauf gibt. Jetzt kommt's. Den Kassenbon, von dem, was ich mir da geholt habe. Das ist ja unglaublich. Das ist ja also gar nicht. Aber erst 10.000. Also, ja, nee, ja, geht nicht. Also, passt genau ab, dass ihr nicht der 10.000 erste, zweite oder dritte seid, denn dann da fallt ihr schon raus. Dann bist du aus dem Raster raus. Dann bist du schon raus. Du musst schnell sein, damit du halt diese 10.000 überhaupt erreichst. Ich denke, wenn diese Sendung gleich online sein wird, dann wird es am morgigen Tag schon sehr schwierig, unter die ersten 10.000 zu kommen. Kannst du dir schon mal eine Briefmarke ausdrucken lassen. Das geht. Musst du bald zur Post laufen, ja. Ja, wir werden also über die größten Gegebenheiten reden. Ich sage jetzt mal einfach, was mir so einfällt. Kevin Prince Boateng wurde suspendiert. Borussia Mönchengladbach gewinnt 7-0 gegen Real Madrid. So welche Dinge natürlich, darüber werden wir ausgiebig reden. Wir werden auch eine Ausgabe machen, da bin ich mir sicher, denn das müssen wir machen, über die Champions League Auslosung. Da ist ja mein Verein vertreten. Deiner auch. Ja. Und da bin ich mal gespannt, wie deine Äußerungen dann sind, wenn da so Granaten sind wie Man United oder Juventus Turin. Ja, wird ja an sich, also ich gehe ja nicht so weit, dass ich jetzt sage, dass ich da unbedingt weiterkommen will, aber 6 Spiele nimmt mir keiner mit meinem Verein. Nee, das ist richtig. Und Euroleague muss dann immer euer Ziel sein. Ne? Und dann Dritter zu werden vielleicht, richtig, ganz genau. Allerdings kann mir diese 6 Spiele, diese Hymne, diese Art und Weise und alleine dieses T-Shirt, was ich mir gekauft habe, das nimmt mir keiner mehr weg. Nie wieder, außer es löscht jemand das Gehirn, dann schon. Ja, mit so einem Blitzdings, aber das passiert ja öfters, von daher. Mal gucken. Also da freue ich mich schon drauf, dass du dich darauf freust, auf die Champions League. Glaub mir, es ist immer wieder geil, wenn, auch für mich, wenn dann deine Jungs so einmarschieren zur Champions League-Fanfare, das ist schon geil. Aber ich möchte dann schon, dass du es auch nochmal singst für mich am ersten Champions League Spiel. Das mache ich. Das singe ich. Das ist nett von dir. Mit musikalischer Untermalung hier von Lillian. Die spielt da so ein Klavier. Oh ja, die spielt die Hymne dann zu Klavier, ja. Und zu Klavier. Die kann auch Gitarre spielen, übrigens, habe ich jetzt erfahren. Ja, dann kann sie auch Bass spielen, ganz bestimmt. Da kann sie ja im Prinzip mit den Füßen Klavier spielen. Die hat auch mal Ballett getanzt, dann kann sie im Prinzip, die ist ja so fußfertig. Da kann sie mit den Füßen. Du kannst jetzt nur noch was Falsches sagen, Alter. Halt die Klappe. Du kannst warum? Ich lobhudele dieses Mädchen. Kann sie mit den Füßen Klavier spielen und dann noch Gitarre. Aber Fuß fährt? Aha, okay, ja. Okay, nee. Du hast natürlich wieder die Kurve bekommen. Natürlich. Gibt's denn sonst noch irgendwelche Neuerungen? Ich meine, wir haben ja in der letzten Zeit oder in den letzten über 90 Ausgaben, sind es tatsächlich, Potscho, über 90 Ausgaben. Haben wir ja immer sehr minutiös über diese ganzen Geschehnisse in der Bundesliga geredet. Ich finde, wir sollen das einfach jetzt ein bisschen schlanker machen. Einfach mal sagen, jetzt lohnt es sich wieder eine Ausgabe zu machen. Wenn sie nur 35, 40 Minuten geht, dann ist es halt so. Andererseits kann es dann auch mal wieder sein, dass wir 90 Minuten oder 100 Minuten eine Ausgabe machen. Also wir sind da relativ unbefangen und flexibel und wir machen einfach das, worauf wir Bock haben. Und ich glaube, das ist auch am nachhaltigsten für das Projekt und für uns. Erstens das und zweitens soll es ja auch nicht so sein, dass man unbedingt über jeden Scheiß reden muss. Sagen wir doch mal einfach, wie es ist. Ja. Wir machen das aus dem Grund, weil es uns Spaß macht und weil wir gerne genau. über Fußball reden und weil wir dann auch mal über Sachen reden, die vielleicht nicht jeden interessieren, aber in dem Moment uns. Und genau. Das kann man ja auch in der Kommunikation mit den Leuten, die es sich anhören, auf jeden Fall rausbekommen, was die Leute interessiert. Ist es eher die Yellow-Press-Anzeige davon, dass irgendwo jemand gesehen worden ist mit der Frau des anderen? Oder ist es dann doch eher die medizinische Abteilung des FC Bayern München, die aus Spanien unterwandert wird? Welche medizinische Abteilung? Ich meine die jetzt bald aus Spanien unterwandert wird halt. Ne? Okay. Und ja, und ob jetzt dann die Transfers und so weiter und jeder einzelne Transfer. Heute fand ich zum Beispiel den Transfer von Geist auf Schalke sehr interessant. Sehr. Sehr interessanter Spieler. Warum er sich für Schalke entscheidet, frage ich mich dann auch wiederum. Allerdings glaube ich, die haben ja auch ungefähr ab dem 7. Spieltag einen neuen Trainer. Von daher kann sich da auch noch alles ändern. Genau, und dieser Klaus, wie heißt der? Kleber, der vom ZDF. Nee, der ist es ausnahmsweise nicht. Auf jeden Fall von Freiburg. Da ist ja auch der große Ausverkauf. Der wechselt ja nach Hannover. Ja. Und nach Oliver Sorg, ja, der zweite Spieler schon von Freiburg, der nach Hannover wechselt. Birki nach Dortmund, ne? Also Birki nach Dortmund, genau. Da war da noch einer. Ah, hier, der nach Leverkusen, der Stürmer. Der Schmied ist da auch weg, oder? Meine ich. Ich glaube noch nicht. Jetzt hat er... Wie lange geht denn das Duschen? Wie heißt Memedi? Admir Memedi. Ja, ja, das also ist ungefähr 10 Minuten, Viertelstunde. Halt doch mal die Fresse. Also ist möglich, glaube ich. Komm. Wir duschen, dann schreibst du wieder hier und dann machen wir aber auch langsam hier die Bude zu. Okay. Hallo, Fjergen 2-11er-Hörer. Hier ist Richie. Ich habe gerade eine Trainingseinheit beim VfB absolviert. Ja. Und ich kann an der Stelle vermelden, dass ich... Also ich bin heißer Anwärter auf einer der freien Positionen beim VfB. Ja gut, die Chance ist da auch mit 11 Positionen, die frei sind, ja ganz gut, dass du da was bekommst. Oder? Ja, absolut. Und ich bin heute getestet worden auf Herz und Nieren. Und, ja, Tagtest auch und so, ja. Der Robin ist mit mir ein paar Runden gejoggt. Und das Interessante ist, wenn man mit Robin Dutt joggt, ja, kriegt man auch diese Augenringe, diese markanten. Ich dachte, Bundesjugend. Ja. Jetzt pass auf. Und da du ja beim VfB rote Trainingskleidung anhattest, da dachten viele, da würden die Panzerknacker joggen. Ja. Also, bis gleich. Bis gleich. Das gibt's ja gar nicht. Unfassbar. Diese Einblicke, ne? In zwei Sätzen weißt du schon genau, wie er da um die Aschebahn mit Robin Dutt gelaufen ist und sich darüber unterhalten hat, wie es denn wird, wenn es dann bald endlich auch die dritte Liga in live übertragen wird, wo sie dann, ich halt lieber die Klappe. Ja, naja, also über den VfB macht man sich nicht lustig. Wer am Boden liegt. Ich hab's ja auch bestimmt schon mal in einer der letzten Ausgaben gesagt, ich war ja als Kind, und das ist schon sehr lange her, das war damals vor der Währungsreform, da war ich ja auch riesengroßer VfB Stuttgart-Fan, aber nur, weil Jürgen Klinsmann da gespielt hat. Dann sieht man, wie lange das her ist. Ich hatte auch das Tottenham Hotspurs-Trikot mit der 18 von Jürgen Klinsmann. The Diver, ja? Yeah? The Diver! The Diver. Guardiola, hast du das Interview mitbekommen? Ja, dieses Liebeszitat meinst du? Ja. Oh, mir ist ja fast einer abgegangen, die dumme Sau. Also hör mal, ganz ehrlich. Auf. Jetzt, ja. Bitte. Aber wie er sich verhalten hat, du weißt ganz genau, als wir unsere Sommerpause eingelegt haben und auch zu der Saison, als Pep Guardiola die Bundesliga betreten hat und den Job angetreten hat beim FC Bayern, da war ich sogar überzeugt von ihm. Weißt du warum? Ja. Weil er einfach ein freundlicher Kerl war, der überhaupt nicht überheblich rüberkam. Ja. Aber der hat sich um so viel Grad gedreht, dass es fast schon wieder eine ganze Drehung ist. Also um 180 Grad hat er sich mindestens gedreht. Jetzt drehst du dich aber auch im genau, aber das Schlimme bei ihm ist einfach, dass er so unfassbar überheblich rüberkommt. Pass mal auf. Du hast ja auch selber gerade propagiert, dass es schön ist, dass eure Gladbacher auch mal mit einer... Ja, aber anders. Deswegen touche ich doch keine Schiedsrichterassistentin. Ach, hör doch auf, der ist doch einfach, auch einfach nur ein Mann. Das gibt's doch gar nicht. Das hat doch damit nichts zu tun. Der hat die Alte doch nicht anzupacken. Der Bibi hättest du doch auch noch an die Möpse gepackt. Erzähl doch nix. Ja, ich darf das ja auch. Der Pep auch, ist auch nur ein Mann. Nee, der Pep ist doch verheiratet. Der kommt aus dem spanischen Unrechtsstaat. Das ist ein Basket, der ist unterdrückt worden sein Leben lang. Der holt nur Sachen nach. So, jetzt hör mal zu. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt hör mal zu. Also, ja, Punkt 1, wie Sammer sagen würde. Ja. Den Typen, ja. Pep Guardiola, mit seiner aristokratischen, eloquenten, leicht stark arroganten Art und Weise, finde ich super. Ich mag den Typen. Das ist, ja, pass auf, das ist einfach ein Typ, der sieht gut aus. Ja. Er spricht wahrscheinlich alle Sprachen auf der Welt, vielleicht nicht perfekt, aber er spricht sie alle. Mhm. Und er kann, glaube ich, auch, im Prinzip hat er Ahnung von der Materie. Wo wir zum... Kann ich zum nächsten Nein sagen, okay. Wo wir zum Punkt B kommen. Ich mag ihn so, als Mensch mag ich ihn sehr. Und ich finde, er passt zu einem so elitären Club wie dem FC Bayern München, denn da kann er nicht... Stell dir mal vor, Pocho, da würde der Michi Frontzek auf der Bank sitzen. Ja gut, so weit würde es ja nie kommen. Aber wie gesagt, aber das... Ich muss da zu Punkt B kommen. Ja, B. Punkt A, den Typen, finde ich super. Mhm. Punkt B ist, glaube ich, dass er mit seiner Art und Weise Fußball zu spielen, ich glaube, wirklich die Spieler überfordert. Ja, okay, vielleicht haben wir mit relativ dumme Spieler, das kann sein. Rein IQ-technisch, das mag sein, ja. Dennoch sind sie recht talentiert, aber ich glaube, so wie er spielen lässt und allein dieses Gestikulieren, da kommt doch kein Mensch mehr hinterher. Ich glaube, er überfordert ein bisschen die Jungs, meine Burschen. Ich verstehe aber dadurch nicht die Kritik an der Person, die ich geäußert habe, wie du sie damit erklären willst. Wie was? Ja, warum nimmt er sich solche Sachen raus, wie Bibiana Steinhaus zu betatschen? Warum nimmt er sich so Sachen raus, wie aus der Coachingzone zu alles zu machen, so wie es kein anderer macht? Ja, warum regt man sich über Klopp auf, wenn er genau das Gleiche macht? Naja, der Klopp, der guckt wie der Satan himself und guckt den Schiri an und geift ihm da ins Gesicht. Also der packt ja, also das ist ja wohl noch ein Unterschied, wenn du mal hier der Bibi an den Möpse packst oder an dem Schiedsrichter, der 30 Zentimeter kleiner ist, wie ein wild gewordener britische Bulldogge ins Gesicht zabberst. Ich warte mal ab. Also ich kann natürlich völlig verstehen, dass man sagt, dass der Typ völlig Banane ist. Ich finde den Menschen Guardiola finde ich spitze. Mhm. Diese Aussage jetzt, wie war das? Ich strebe keine Titel an, ich will nur Liebe. Ja. Das ist ein Schrei nach Hilfe, Pocho. Oh, ich sollte ja mal mit Domian telefonieren, das ist, oder? Hört auf. Domian hört auf. Ja, ich weiß. Das ist ein stiller Schrei nach Liebe und ich werde ab jetzt wieder Domian hören, habe ich früher immer gehört, die Podcast. Und ich glaube, Pep ruft da an. Ja, man hört es ja auch direkt, wenn er anruft. Ne? Man hört es auch. Hallo Jürgen, ist eine super, super Sendung. Ja. Und den Fußball, den er spielen lässt, ich fand das ja genial mit dieser Dreierabwehrkette und die dann aufgefüllt wird zur Fünferabwehrkette. Da habe ich mir gedacht, warum ist da noch keiner vorher drauf gekommen? Mhm. Das finde ich super. Wahrscheinlich ist da jemand schon vorher drauf gekommen. Ja, ist ja nicht so, dass das System 5-4-1 recht bekannt ist im Fußball, ne? Aber ich glaube, dass der Fußball, den er spielen lässt, den ein oder anderen Spieler überfordert bei den Bayern oder auch wahrscheinlich woanders. Ich bin auch gespannt. Sein Vertrag läuft nächstes Jahr aus. Es wird das wieder alles ein bisschen Stuttgart, Gladbach und Bayern lastig. Ich weiß, ich finde es selbst ein bisschen scheiße, aber mein Herz pocht. Es schlägt mir aus der Brust heraus und ich muss das kurz loswerden. Sein Vertrag läuft nächstes Jahr aus. So, okay. Und jetzt ist ja die große Transferoffensive, von der bisher bisher nur Ulle gekommen ist. Ja? Was ja nicht wenig ist. Nein, es ist schon das Maximum. Ja. Im Prinzip 3,6 Millionen. Festgeldkonto ist leer. Mhm, mal angenommen, jetzt kommen diese kolportierten Namen. Die Maria. Mhm. Der von PSG. Der Argentinier. Flacco. Der Flacco und Antoine Griezmann. Stelle sich das mal vor, sie geben wirklich 100 Millionen aus und kaufen einfach nur mega krasse Spieler. So, ja. Wird nicht passieren. Bin ich schon von weg von dem Dampfer. Finde ich auch völlig okay. Mhm. So, dann hat er da seine krassen Spieler gekauft und ist dann das Jahr darauf weg. Mhm. Das geht meiner Meinung nach nicht. Man muss das mit der... Ja, aber genau das passiert doch schon von Anfang an. Chris. Das passiert von Anfang an. Dieses ganze Konstrukt FC Bayern München hat sich, als Jürgen Klinsmann Trainer wurde, unfassbar gegen die Änderung von, ja, wie soll ich sagen, von Standards, nennt man sowas bei meiner Firma, wo ich arbeite. Standards im Verkauf heißt das bei uns. Mhm. Beim FC Bayern München ist sowas Standards auf dem Trainingsgelände. Da haben sich doch alle über die Buddhas und so weiter aufgeregt, ne? Das aber wirklich, und das meine ich nicht irgendwie rassistisch oder ähnlich, aber das in München eine unglaubliche spanische Unterwanderung stattfindet. Ja. Und man muss, ich bin auch fest davon überzeugt, dass Pep Guardiola nach dem nächsten Jahr gehen wird. Egal, ob er erfolgreich ist, ob er das Triple holt oder sonst irgendwas. Dann sogar noch am ehesten, wenn er das Triple holt. Ja, absolut, absolut. Aber dann frage ich mich, die haben ja nicht alle nur Vertrag, wie Pep Guardiola da ist. Und der FC Bayern ist jetzt nicht der Verein, der andauernd Leute rausschmeißt, wenn es funktioniert. Ich rede jetzt immer davon, vom normalen Fall. Ja, Platz 1, 20 Punkte Vorsprung in der Liga. Davon gehe ich so aus. Ja. So, und wenn ich davon normal... Ich nehme mich nicht. Ja, das ist aber dein typischer Understatement. Ja. Und das weiß man, das kennt man von Bayern-Fans auch oder von den Arschlöchern aus der Schule früher, die immer eine 1 geschrieben haben und gesagt haben, nee, die sind auch nicht nur eine 3. Ja, ja, ist klar. Ich war selbst oder die Geschichte. Wichser, die eine 1 geschrieben haben und gesagt haben, hier, Frau Meier, da ist aber der Fehler, den sie mir angeschrieben haben, der ist aber nicht korrekt, ne? Ja, ganz schlimm. Der eine Fehler. Ganz schlimm. Ja, ja. Nee, und ich glaube halt, dass das echt noch gefährlich werden kann. Nicht, dass ich das nicht in Gladbach mit Schweizern und so weiter auch sehe. Ja, stimmt, der Drimmitsch, ne? der Granit. Der Granit, der Lucien. Lucien? Ne? Ja. Ich nenne ihn ja gern Lucien Favre. Ist ja auch so. Es gibt ja auch so einen berühmten Footballspieler, ne? Nee. Der heißt doch Favre, oder? Das ist Favre. Football. Ja, du kennst ja nicht mit aus, ne? Unfassbar. Ja, aber das musstest du doch. Du bist doch so eine Virtuose. Ich bin im Prinzip nicht ein Virtuose. Ich kenne Madden. Andrew Madden. Ja, das kenne ich auch. Oder wie der hieß. Ja, Madden. Nee, aber und da kann es wirklich gefährlich werden, wenn ein Verein sich zu sehr auf eine Person, na, und jetzt mal um ein schönes Wortspiel zu nehmen, einschießt. Was dabei herauskommt, kann natürlich keiner sagen. Ich gehe eher davon aus, dass man wirklich mindestens das Double in der nächsten Saison bei Bayern holt, wenn nicht sogar den Angriff aufs Triple macht. Ich lasse mich da gerne von was anderem überzeugen. Ich habe übrigens einen brillanten Marketing-Gag. Mhm. Ich möchte ihn schon fast als Marketing-Stunt titulieren. Und zwar gibt es ja im Nahrungsbereich, da mache ich dir ja schon überhaupt nichts mehr vor. Nee, du ganz besonders. Nee. Du bist doch du weißt doch viel mehr daran. Ich kenne da nichts. Du bist doch Verarbeiter, ich bin nur Verkäufer. Ja, wir sind im Prinzip beide das Ende und der Anfang der Nahrungskette. Nicht nur in Hinsicht von Food, ne, sondern auch in Hinsicht von körperlich von und auch von Bildung. Bildung. Bildungstechnisch, da macht man uns beiden wirklich einiges vor. Ja. Und zwar, Mega-Gag. Du kennst doch bestimmt Creme Double, ne? Creme Double. Ist das? Ah, ja, doch, kenne ich, klar. Ich würde in München. Jetzt kommt's. Würde ich Creme Double mit dem Bayern-Logo verkaufen. Dann hast du die Creme Double Meistersieger. Oder so Amerikaner mit dem Bayern-Symbol oben drauf. Wieso? Ja, die sind doch auch so rund und dann könnte man das so schön verzieren. Und es hätte noch gezündet, als Cleansee bei uns war. Oh, ha. Mann. Mit Landon Donovan, der bei uns gespielt hat. Also, wir hatten schon in der 0. Ausgabe unglaublich viele Ideen. Vielleicht sollten wir das nicht 4 Ecken 2.11er, Non-PG, MMA Radio oder Non-PG.de nennen, wo man alles finden kann. Nein, vielleicht sollten wir das einfach nur den Hoaxcast nennen. Der Bildungscast. Der Bildungscast. Richie, willst du wieder mit reinkommen? Bildungscast. Also, Richie, wenn du Bock hast. Ja, hier bin ich, keine Sorge. Er ist da. Ich habe so, nur ein bisschen Wasser im rechten Ohr, aber sonst. Du brauchst ja auch nur das linke. Was sagst du, Ricky? Ist es so, dass der FC Bayern München spanisch unterwandert wird? Gespannt auf die Antwort. Spanisch unterwandert. Nein. Okay. Wie findest du das Verhalten von Pep Guardiola in den letzten Saisons? Geht jetzt um den Sack oder findest du es okay? Ja. Okay, danke. Ja, da sieht man mal wieder, dass man einfach vortrefflich über dieses Thema FC Bayern München diskutieren kann. Das wird natürlich in den kommenden 20 Jahren, in der wir diesen Podcast machen, dann auch ausgiebig machen. Aber nicht natürlich nur der FC Bayern ist Thema, nicht nur Gladbach und Stuttgart ist Thema, sondern auch die Aufsteiger. Ja, ich auch ein ganz besonderer Gruß jetzt an Darmstadt, ne? Darmstadt. Ich bin ja ein Darmstadt-Guy. Ja, echt jetzt? Warum? Ja, weil, kannst du dich noch, sie ist leider nicht mehr auf Twitter, an Esther erinnern? Die hat auch immer unsere Produkte mitgehört und so weiter. Die arbeitet ja beim Hauptsponsor vom Darmstadt. Was haben die denn? Fokal. Irgend so eine Softwarefirma ist das. Ach, guck an. Mhm. Und darum bin ich jetzt ein Darmstadt-Guy und weil du mit der Esther schon mal was hattest? Nein, sondern weil ich sie einfach mag und darum und sie da arbeitet, dann bin ich jetzt ein Darmstadt-Guy. Also ich finde die einfach nur geil. Ach so, ja, guck mal. So. Du gehst ja auch immer so nach vorne. Im Gegensatz zu mir hast du ja keinen Stil gegenüber Frauen. Das sieht man ja auch an meinem Beziehungsstatus seit 5 Jahren. Ja, gut. Mhm. Da hast du natürlich recht. So, da hätten wir, glaube ich, alles besprochen, ne? Wer ist eigentlich noch aufgestiegen? Ach, Ingolstadt, ne? Ingolstadt. Und interessante Hamburg? Sache, oder? Schon wieder so ein Konzernverein, aber Es mehrt sich die ganze Geschichte. Leverkusen, Wolfsburg, Ingolstadt, Hoffenheim, Stuttgart. Oh ja, kaufst du das auf, Ricky? Stuttgart irgendwie? Nee. Nee, aber ihr werdet es wahrscheinlich schon thematisiert haben. Hüb hat ja gesagt, Mercedes muss endlich mal mehr Kohle locker machen. Ach so, und dann sagst du, hier, ey, mach mal. Nee, das ist absolut richtig. Mercedes muss da mal ein bisschen Arsch aus... Ja, die geben doch schon bestimmt. Die geben doch schon eine Menge, oder? Nee, so viel geben die nicht. Viel zu wenig. Die sind Trikotsponsor und Stadionsponsor. Ja, aber im Vergleich zu anderen... Die geben auch mehr für Motorsport aus wahrscheinlich, ne, und sowas. Ich meine, klar, als Autohersteller in erster Linie, aber... Ja, aber ich glaube, im Vergleich zu anderen Sponsoren gibt Mercedes relativ wenig Geld aus für das, was sie da... eigentlich dafür bekommen mit Trikotsponsor, mit Stadionnamen. Und es ist ja auch so, dass es halt perfekt passt. Und ich könnte mir vorstellen, dass es ja einfach auch besser aussehen würde, wenn du eine Mannschaft da mit Mercedes vorfahren siehst, die um den Titel mitspielen. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben. Machen wir mal, die Champions League gewinnen. Oder oder die meinst, dass es irgendwo pass auf. Flächendeckend damit ist mit dem Status eines Mercedes, dass auch der Status des VfB Stuttgart damit angeglichen wird. Sozusagen. Naja, also es sieht halt einfach blöder aus, wenn du dich am letzten Spieltag in fucking Paderborn vom Abstieg gerettet hast. Ja, da kannst du dann in der S-Bahn einsteigen danach, aber kein Mercedes. Und Mercedes sollte einfach mal sagen, hier Leute, da habt ihr mal 50 Millionen, geht ihr mal shoppen. Das Problem ist, Robin Dutt ist wie ein kleines Kind, das du, sag ich mal, zum Brot holen schickst. Ja, gibst ihm 2 Euro und sagst, bring mal ein Brot mit. Dann kommt der mit 12 Lutschern wieder. Und so ist es im Endeffekt, das ist die Einkaufspolitik des VfBs. Ich finde auch, die Analogie ist sehr schön mit den Lutschern. Also, deswegen habe ich sie gewählt. Super. Und du bist einfach ein Virtuose am Wort. Muss absolut. Man sagen. Möglicherweise war es Wortiose bin ich. Möglicherweise war es von Potsch einfach nur so dahergesagt, aber ich glaube, das ist schon richtig, dass die Mercedes-Obrigen lieber eher dem Formel-1-Team mehr Kohle zuschieben als zum Fußballclub. Das ist viel zu kurzfristig. Ist nicht einfach dahergesagt. Das ist keine Aussage, kein Wort und keine Äußerung. Alles kalkül. Einfach dahergesagt. Alles kalkül. Ist vorbereitet, notiert und auch schon formatiert. Ist aber zu kurzfristig gedacht. Die Formel 1 ist ja auch am Abkrepeln. Warum? Weil der E-Pri jetzt dabei ist? Hast du dir schon mal diese Formel E angeguckt? So einen langweiligen Scheiß hast du noch nicht gesehen. Nee, ich gucke keine Formel 1 mehr, schon seit 12 Jahren. So. Seitdem das so eine Art, ja wirklich so eine Autorennbahn-Geschichte geworden ist, wo es eigentlich nicht mehr hauptsächlich auf den Fahrer ankommt, habe ich das Interesse verloren. Argument. Ein gutes Argument, ja. Ja, habt ihr noch irgendwas... Ja, ich kann nur sagen, ich freue mich tierisch drauf. Also wir wollen, wie gesagt, wir werden da wahrscheinlich nicht jetzt durch die Arbeitssituation sowohl bei uns allen, nicht nur bei mir oder Chris oder Ricky, sondern bei uns allen eine Regelmäßigkeit reinzubringen, ist vielleicht manchmal schwierig. Gefährlich auch, besonders weil es dann wieder in diesen Stress ausmacht, der dann dazu führen kann, dass man, wie Ricky es gesagt hat, dann wieder Pausen einlegt. Beenden. Das sehen wir ja jetzt schon. Das sehen wir jetzt schon bei Non-PG Wrestling diese Woche am Donnerstag. Da kann ich nämlich nicht. Ja, und so versuchen wir einfach nur Spaß zu haben und mit diesem Spaß euch alle anzustecken. Okay, in diesem Sinne bedanke ich mich bei euch beiden Süßen. Danke dir auch. Richie? Yeah. Tschüss. Tschüssi.